Mit einem Sturm, mit dem Toben der Elemente, mit der Katastrophe beginnt das letzte Stück, das William Shakespeare geschrieben hat. Noch einmal sind sie aufgeboten, der edle und der böse Herrscher, die Verschwörer, Intriganten, Meuchelmörder, die Spaßmacher und Rüpel. Noch einmal ist die Geisterschar beschworen, sind Elfen und Dämonen dem Zauberspruch des Menschen unterworfen. Charles und Mary Lamb, die in der Zeit der Romantik Shakespeares Stücke nacherzählt und weithin populär gemacht haben, führen mit ihren Prosatexten durch die Szenen dieses Sturms. Heißer, Kinder, frisch dran! Zieht das Bramsegel ein! Bramsegel! Gebt auf die Bootsmannspfeife acht! Wir sind auf dem Strand! Bootsmann! Bootsmann! Wo ist der Kapitän? Bleibt in der Kajüte, ihr seid uns im Weg! Ruft den Kapitän! Der König befiehlt es. Wind und Wellen befehlen jetzt, was zu tun ist, stört uns nicht. Bedenke, wen du an Bord hast. Niemand, den ich lieber habe als mich selber. Ihr seid doch das Königsrat. Könnt ihr den Elementen Stillstand gebieten, so braucht euer Ansehen. Könnt ihr es nicht, so bereitet euch dem König auf euer letztes Stündlein vor. Lustig, Kinder, lustig! Der Kerl gereicht mir zum Trost. Er sieht nicht nach Ersäufen aus. Er hat ein echtes Galgengesicht. Gute Schicksalssorge, dass er am Galgen endet. Sonst steht schlecht um uns. Runter mit der Bremsscharre! Frisch! Tiefer! Tiefer! Versucht mit dem Topsegel zu treiben! Wegeschrei. Sie überschreien das Ungewitter und unser Lärm. Wir sind verloren! Ein Schiff in Seenot, unweit einer kleinen Insel im Weltmeer. Auf dem Schiff König Alonso von Neapel, sein Bruder Sebastian und der Herzog Antonio, der den Thron von Mailand usurpiert hat. Auch Herzöge, auch Könige sind hilflos inmitten der erregten Natur. Diese aber ahnten nicht, dass die Natur, dass der Sturm gelenkt wurde von dem großen Magier Prospero. Prospero und seine Tochter Miranda waren die einzigen Menschen auf jener kleinen Insel. Miranda, ein sehr hübsches Mädchen, kam so jung auf die Insel, dass sie keine Erinnerung daran hatte, je ein menschliches Gesicht gesehen zu haben, außer dem ihres Vaters. Sie bewohnten eine Felsenhöhle mit mehreren Räumen. Einen davon nannte Prospero sein Arbeitszimmer. Hier standen seine Bücher, die sich zum größten Teil mit Magie befassten. Einem Studium, dem die Gelehrten jener Zeit sehr huldigten. Prospero und Miranda stehen jetzt vor ihrer Höhle und schauen dem Toben des Sturms und der Not der Seefahrer zu. Eure Kunst, mein lieber Vater, so die wilden Wasser toben ließ, gebietet Stille. Es scheint, der Himmel regnet Schwefel, aber die See aufzischend löscht die Flammen wieder. Habt Mitleid mit den Menschen auf dem Schiff. Es wird zerschmettert. Oh, ihr Angstgeschrei greift mir ans Herz, die Armen. Ruhig, Kind, nichts mehr von Angst. Sag deinem Herzen, dass niemandem Leid geschah. Oh, Schreckenstag. Ich tat es nur für dich, aus Sorge nur für meine kleine Tochter, die nicht ahnt, woher sie stammt, woher ihr Vater stammt. Wofür, mein Kind, hältst du den Eremiten Grübler Prospero? An solche Fragen habe ich noch nie gedacht. Du sollst es wissen. Nimm mir den Zaubermantel von den Schultern. So. Du siehst, da liegt er. Mit ihm meine Kunst. Wisch deine Tränen ab. Das böse Schauspiel des Schiffbruchs, das dich so erregt hat, wurde von mir so gut geplant und angeordnet, dass keiner Seele Schaden zugefügt ist. die du versinken sahst, sie sind am Leben. Setz dich und höre, was ich dir eröffne. Oft schon habt ihr zu sprechen angefangen, fielt euch dann aber selbst ins Wort und sagtet nur noch nicht. Wart ab. Nun aber ist die Stunde da. Der Augenblick erfordert, dass du Gewissheit hast. Kannst du, Miranda, dich noch der Zeit erinnern, ehe wir auf diese Insel kamen? Freilich warst du noch nicht 3 Jahre alt. Es liegt weit zurück. Und eher wie im Traum als wie Gewissheit ist die Erinnerung. Sagt, hat ich nicht 4, 5 Frauen einst zur Wartung? So war's, Miranda. Es sind nun 12 Jahre. Da war dein Vater Mailands Herzog und ein mächtiger Fürst. Seid denn nicht ihr mein Vater? Ein Kind nur schenkte deine Mutter mir und starb bei der Geburt. Der Herzog Mailands war ich. Dein Vater. Fürstlichen Geschlechts bist du, Prinzessin. Lieber Gott im Himmel, welch Unglück dann, dass wir nach hier verschlagen. Wie? Oder war es ein Glück? Vielleicht war es beides. Bosheit vertrieb uns. Doch des Himmels Güte führt uns hierher. Oh, wie das Herz mir blutet, bedenk ich, wie ihr euch damals sorgtet. Und ich weiß nichts davon. Sprecht weiter, Vater. Mein Bruder und dein Oheim hieß Antonio. Kind, merke auf, wie niederträchtig selbst ein Bruder sein kann. Er, den ich nächst dir am meisten liebte, und dem ich mein Land und die Regierung anvertraut, damit ich mich selbst der Kunst, den Wissenschaften widme. Du hörst mir ja nicht zu? Nur einen Blick auf See. Ich höre zu. Sobald Antonio ausgelernt, wie man Gesuche gewährt, wie abschlägt, wie man sich die Menschen durch Ämter und durch Titel hörig macht, schon strebte er der unumschränkte Herrscher von Mailand, und nicht nur der Stellvertreter auf meinem Thron zu sein. So schloss er heimlich ein Bündnis mit Neapel, dessen Königin fort Tribut erhielt von Mailand, das ein freies Herzogtum gewesen. Freiheit hat er der Machtgier aufgeopfert. Nein. Höre, Kind. Der König von Neapel war mein Feind. Er hört auf meinen Bruder und versprach ihm Mailands Thron zum Lehen, falls ich wiche. In dunkler Nacht stand ein Verräter her vor unserer Stadt. Antonio ließ es ein, und in der mitternächtigen Stille rissen die Diener seines Anschlags uns hinweg, mich und ein weinend Etwas, dich. Ich weiß nicht mehr, wie sehr ich damals weinte. Schon die Erzählung macht mich wieder weinen. Warum hat man uns nicht getötet? Aus Furcht, der Tat solch blutiges Siegel aufzudrücken, da mich das Volk sehr liebte. Also brachten sie uns an Bord, und ein paar Meilen seewärts stieß man uns auf so ein Geripp von Boot. Kein Mast, kein Segel und ganz abgetakelt. Die Ratten hatten's schon aus Furcht geräumt. Wir trieben beide hilflos auf dem Meer. Ein Spiel der Wogen. Ach, was muss ich euch für Not bereitet haben? Nein, mein Engel. Du hieltest mich am Leben. Denn dein Lächeln, noch ahnungslos und ohne Todesangst, war wie mit Unerschrockenheit beseelt vom Himmel, da ich die See mit salzigen Tränen füllend fast unter meiner Last zerbrach. Nur du gabst mir die Kraft, dem Schicksal standzuhalten. Wie kamen wir an Land? Durch Gottes Lenkung. Wir hatten etwas Brot und frisches Wasser, das uns ein edler Neapolitaner aus Mitleid gab, nebst Leinwand und Gerät. Dieser Gonzalo, wie er hieß, ihn hatte mein Bruder zum Vollstrecker uns bestimmt. Doch half der Treue uns stattdessen, legte, was mir weit wichtiger war als Mailands Thron, die wertvollsten der Bücher mir ins Schiff. Oh, sähe ich ihn, dass ich ihm danken könnte. Gib mir den Mantel wieder. Und nun höre das Ende unserer Seenot. Diese Insel erreichten wir. Hier wuchsest du heran. Ich war dein Lehrer. Und du lerntest mehr als sonst, Prinzessinnen zu lernen pflegen im Müßiggang des Hofes und im Reichtum. Und dieser heut'ge Seesturm, Vater, der mich noch mit Schrecken lähmt? Das eben ist des Schicksals Güte. Heute hat es mir mit jenem Schiffe alle meine Feinde an unseren Strand gebracht. Es steht ein Stern, ein günstiger, an meines Himmels Mitte. Die Zukunft liegt mir offen. Und versäum ich die Sternenstunde, scheitere ich für immer. Doch nun genug, Miranda. Müdigkeit umfasst dein Herz und deine Glieder. Schlafe. Schlaf ein. Du kannst nicht anders. Zauberschlaf sinkt über dich, verweigere dich ihm nicht. Herbei, mein Diener, komm, ich bin bereit, mein Ariel. Gegrüßt, mein Herr und Meister. Ich komme, deine Wünsche zu erfüllen. Sei's fliegen, schwimmen, in die Flammen tauchen oder auf Wolken reiten. Sieh, ich warte auf dein gewaltiges Wort, das mich bewegt. Hast du den Sturm vollbracht, wie ich befahl? Wie du befahlst. Ich ließ mich auf das Schiff des Königs nieder. Und am Heck und Bug, auf dem Verdeck und selbst in den Kajüten erweckt ich Feuer und der Wind verteilt es, bis überall, am Mast sogar, am Bugspriet und auch am Steuerhaus die Flammen zischten. Zeusblitze können schrecklicher nicht sein. Der Aufruhr, Sturm und Feuer, Schwefel dampfend, schien selbst Neptun den Mächtigen zu schrecken, denn seine Wogen fingen an zu beben und auch sein eigener Dreizack kam ins Wanken. Ich dank dir, wackerer Geist. War auf dem Schiff noch einer so voll Mut, dass sein Verstand sich nicht verwirrte? Keine Seele, Herr, die sich nicht wie im Wahnsinnsfieber fühlte und Taten der Verzweiflung übte. Alle, bis auf das Seevolk, sprangen in die Flut und flohen das Schiff, das ich zur Fackel machte. Zuerst sprang Ferdinand, des Königs Sohn, ins Meer. Das Haar stand ihm gesträubt wie Binsen. Er schrie, die Hölle ist los. Doch nah beim Strand, so hoffe ich. Nicht weit vom Strand, Herr. Und gerettet alle? Nicht einem einzigen ward ein Haar gekrümmt. Selbst ihre Kleider sind so glatt und frisch wie je. So hattest du's mir ja befohlen. Die meisten halten sich in kleinen Gruppen, bis auf den Sohn des Königs, der allein umherirrt auf der Insel und die Luft mit Seufzern kühlt. Die Mannschaft ist beisammen? Des Königs Schiff liegt still verteut im Hafen, das Schiffsvolk gut verstaut im Laderaum, wo die Erschöpfung sie und auch mein Zauber in Schlaf versenkt. Der Rest der Flotte schließlich, den ich zerstreut, hat wieder sich vereint und ist schon Kurs Neapel auf der Heimfahrt. Doch niemand zweifelt, dass des Königs Schiff mit Mann und Maus und mit dem König selbst versunken ist. Dein Auftrag, Ariel, ist ausgeführt. Wie spät am Tage ist es? Schon über Mittag, Herr. Bis 6 Uhr abends sind die Minuten kostbar. Neue Arbeit? Herr, da du mich an meine Pflicht gemahnst, so lass mich auch an dein Versprechen mahnen. Es ist noch nicht erfüllt. Begehrst du auf? Was hast du denn zu fordern? Meine Freiheit. Ist deine Zeit schon um? Kein Wort davon. Bedenke, Herr, wie treu ich dir gedient, dass ich kaum je geirrt, dich nie belogen und niemals murrte. Du versprachst mir doch ein volles Jahr Erlass. Und gleich vergisst du, aus welcher Qual ich dich befreite? Niemals. Vergaßest du die Hexe Sykorax? Gewiss nicht, nein. Woher denn stammte sie? Aus Algier, Herr. Muss ich dich immerfort erinnern, was du warst, sonst glaubst du's nicht? Die Unholdin ward für unzählige Frevel aus ihrem Land verjagt. Nur eins hat sie gerettet. Weißt du es noch? Ja, Herr. Das schielende Geschöpf war schwanger. Hier, auf dieser Insel, hat man sie ausgesetzt. Und hier geschah es, dass du ihr Untertan und Diener wurdest. Du bist empfindsam. Du hast dich gesträubt, dich ihr zu unterwerfen. Doch was tat sie? Sie sperrte dich mit Hilfe stärkerer Geister in einer alten Fichtespalt. Da hingst du 12 lange, dunkle Jahre eingeklemmt. Die Alte starb. Dein Zerren und dein Stöhnen durchklappert wie ein Mühlbach diese Insel, die menschenleer war. Leer bis auf ein Wesen. Den Wechselbalg, den Sohn, den jene Hexe geworfen hatte. Ja, den Caliban, der jetzt in deiner Macht ist. Denkst du noch an jene Qual, aus der mein Zauberspruch dich damals löste? Wie die Spalte aufklafft und du heraussprangst? Liebster, bester Meister, wie dank ich dir! Wenn du noch murrst, so will ich einen Eichbaum spalten und dich in sein knotig Eingeweide keilen. Dich noch einmal 12 Winter heulen lassen. Mein guter Herr, ich will ja alles tun und dir gehorsam weiter dienen. Tu das! Und ich will in 2 Tagen dich entlassen. Hier mein Versprechen, falls du folgsam bist. Sag schnell, was soll ich? Werde eine Nymphe und allen Menschen unsichtbar, nur mir nicht. Dann geh und locke mir mit deinem Singen den Königssohn, der seufzend hier umherirrt. Ich eile, Herr, ich singe und ich eile. Und nun, Miranda, mein geliebtes Kind, wach wieder auf. Was ihr erzähltet, Vater, versetzte mich's in Schlaf? War es ein Traum? Komm, schüttle ab, was du geträumt. Wir wollen zu Caliban, dem Sklaven, gehen und hören, wie er heute wieder mault. Ich mag ihn nicht. So wie die Dinge stehen, ist er uns nötig. Er macht uns Feuer, holt uns Holz, verrichtet, was Nutzen schafft. Doch wenn du ihn nicht sehen willst, so geh in unsere Höhle. Hey, du Erdkloß! Hey, Caliban! Es ist Holz genug im Hause. Heraus, sag ich. Es gibt noch andere Arbeit. Du Maulwurf, den der Teufel selbst erzeugt hat mit deiner finstern Mutter. Hey, heraus! Ein böser Tau soll auf euch beide regnen. Dass dich und deine Tochter Grind befällt. Ich habe Hunger. Diese ist meine Insel, von meiner Mutter Sikorax geerbt. Du hast sie mir gestohlen. Gib sie wieder. Erst warst du gut zu mir, hast mich gestreichelt, mir Bärensaft gegeben, mich gelehrt, was Sonne, Mond und Sterne unterscheidet. Ich zeigte dir die Wunder meiner Insel, wo Quellen sind und Salz und guter Boden. Verflucht, dass ich es tat. Auf einmal warst du voll Hinterlist. Der ganze böse Zauber der Sikorax, Mäus, Käfer, Fledermäuse, fall über euch! Ich war der König hier, bevor ihr kamt. Armseliger Lügner, du der Schläge nur nicht Güte fühlt. Bin ich nicht menschlich dir begegnet? Nahm dich auf in meine Wohnung, bis du eines Tags die Ehre meines Kindes schänden wolltest. Du kamst mir nur zuvor. Sonst hätte ich mit Kalibans die Insel hier bevölkert. Du Scheusal! Wozu lehrt ich dich die Sprache, da du trotzdem ein Vieh geblieben bist? Vielleicht, damit ich fluchen kann. Hol dich die Pest samt deiner Weisheit fort, du Hexenbrut. Schaff Holz her und sei hurtig, rate ich dir. Wenn du's versäumst, was ich verlange, will ich dich foltern und du wirst vor Schmerzen brüllen, das Bestien vor dem Lärm erzittern. Fort! Der Herr der Insel, der lange Jahre zugleich ihr Gefangener war, bereitete sich auf den letzten entscheidenden Schlag vor. Seine Feinde waren in seiner Gewalt, mächtige Geister waren in seinem Dienst. Ariel schwebte zum Strand den Königssohn, den jungen Prinzen von Neapel, für ihn herbeizusingen. Komm herauf vom Strand ins Land, Meer und Wogen schweigen. Einer unbekannten Hand wirst du dich jetzt neigen. Geisterstimme singt und schwingt deinem Weg entgegen. Geisterstimme klingt und bringt dir der Geister Segen. Kommt die Musik vom Himmel? Aus den Wäldern? Jetzt hört sie auf. Es klang, als spielten sie hier einer Inselgottheit auf. Ich saß am Ufer und beweinte meinen Vater, als diese Klänge übers Wasser schwebten. Es zog mich fort, ich musste folgen, bis sie plötzlich verstummten. Nein, da klingt es wieder. Tod im Meer, dein Vater ruht. Sein Gebein wird zu Korallen, seine Augen zu Kristallen. Nichts an ihm soll je zerfallen in der dunklen Flut. Das Lied erzählt von meinem toten Vater. Das ist nicht irdische Musik. Es schwingt der Ton vom Himmel nieder, will mich aufwärts ziehen. Nein, liebe Tochter, senke nicht die Augen. Schlag deiner Wimpern Seidenvorhang hoch und sieh, was auf uns zukommt. Gott im Himmel! Ein Geist, mein Vater. Herrlich von Gestalt, jedoch gewiss ein Geist. Ich glaube, nein. Was auf uns zukommt, isst und trinkt wie wir, Miranda. Dieser arme Junge stammt aus jenem Schiff, das kenterte. Und nagte der Wurm des Kummers nicht an seiner Schönheit, so wäre er eine freundliche Erscheinung. Jetzt sucht er trauernd die verlorenen Freunde. Doch nenne ich ihn noch, wenn er trauert, göttlich. Denn nie schien mir ein irdisch Ding so schön. Ich sehe wohl, es scheint nach Wunsch zu gehen. Geist, lieber Geist, getreuer Ariel, nur weiter. In 2 Tagen bist du frei. Ist dies die Göttin, der die Töne gelten? Verehrungswürdige, ihr wohnt auf dieser Insel. Belehrt mich, wie ich mich betragen muss. Und sagt mir, schönes Wunder allererst, ob ihr ein Mädchen seid, ob nicht. Kein Wunder, jedoch ein Mädchen. Himmel, meine Sprache. Ihr sprecht die Sprache. Wär ich, wo sie klingt, dann hätte ich dort als Höchster jetzt zu reden. Vorsicht, mein Lieber. Lasse das nur nicht den König von Neapel hören. Herr, der bin ich selber. Und ich weine drum. Mein königlicher Vater sank ins Meer. Oh, großer Jammer. Sank mit seinen Edlen. Der Herzog Mailands und sein guter Sohn sind auch bei den Ertrunkenen. Mailands Herzog samt seiner besseren Tochter könnten dich leicht widerlegen, wäre es an der Zeit. Beim ersten Anblick tauschen sie die Blicke. Mein guter Ariel, für diesen Dienst entlasse ich dich. Ich fürchte, Herr, was ihr gesagt, war Lüge. Was spricht mein Vater nur so rau? Ihr seid der dritte Mann, den ich gesehen, der erste, um den ich bange. Mitleid, lieber Vater. Wenn ihr noch frei seid und ein Mädchen seid, ihr sollt die Königin von Neapel werden. Es geht zu schnell. Die beiden sind zu eilig. Ich muss es ihnen schwerer machen, denn nur schwer errungene Siege haben Geltung. Herr, leider muss ich sehr nachdrücklich sagen, ihr gebt euch Titel, die euch nicht gehören. Halt! Bleibe stehen! Gesteh die böse Absicht. Du hast die Insel nur betreten, um sie mir zu rauben. Nein, bei meiner Ehre! Nichts Böses wohnt in einem solchen Tempel, Vater. Und nehmen das Böse einmal darin Wohnung, die guten Geister würden's schnell vertreiben. Du schweig, Miranda. Sprich nicht mehr für ihn. Ketten sollen ihm Hals und Füße fesseln. Seewasser soll sein Trank sein, seine Nahrung, Bachmuscheln, welke Wurzeln, Hülsen, die der Eichelwiege sind. Komm mit. Nein, Herr, ich widerstehe der Beleidigung. Es sei denn, dass Gewalt mich übermannt. So, zieht! Oh, Vater, Vater, nicht zu rasch! Er ist ja sanft und ungefährlich. Will das Ei die Henne belehren? Weg dein Schwert! Du drohst nur, wagst den Streich nicht, weil die Schuld dir dein Gewissen drückt. Dein Arm wird schlaff. Ich kann dich hier mit diesem Stab entwaffnen. Dein Schwert entsinkt dir. Oh, geliebter Vater! Fort, häng dich nicht an meinen Rock! Habt Mitleid! Ich sage gut für ihn. Schweig! Noch ein Wort und schelten werde ich dich. Du glaubst wohl, weil du bisher nur Caliban gesehen, dies sei ein Engel. Lern andere Männer kennen, ehe du vergleichen kannst. Vielleicht wird dieser dann für dich zum Caliban. Mein Herz spricht für ihn. Es hat gewählt. Ich habe keinen Ehrgeiz nach einem schönen Mann. So komm schon, Bürschchen. Von meinem Stab berührt bist du so schwach geworden wie ein Kind. Ich fühl's. Die Lebenskraft ist wie im Fiebertraum gelähmt in meinem Arm. Und doch, sogar des Vaters und so vieler Freunde tot. Und dieses Mannes Herrschaft über mich, die mich so schmachvoll zwingt, ich nehm sie hin, trät einmal nur an jedem Tag dies Wesen, dies Liebliche zu mir ans Kerkerfenster. Dann spürt ich selbst die schwersten Ketten nicht. Gut, Ariel. Dein Mittel wirkt vortrefflich. Bald bist du frei. Hey, Bursche, folge mir. Geht nur. Ich folge gleichfalls. Denn mein Vater meint's anders, als er sagt. Was er jetzt spricht, ist seine Art nicht. Er wird sich besinnen. Miranda hatte recht, so zu denken. Warum nahm er den jungen Ferdinand gefangen? Und nicht Alonso, den König von Neapel und dessen Bruder Sebastian. Oder Antonio, seinen eigenen Bruder, der ihm das Herzogtum von Mailand geraubt hatte. Und warum ließ er mit diesen allen sogar den alten getreuen Gonzalo, den Lebensretter, auf der Insel umherirren? Selbst Ariel kannte Prosperos Pläne nicht. Er begab sich wieder zum neapolitanischen König und seinem Gefolge, um sie weiterhin unsichtbar zu belauschen und zu beobachten. Mein König, seid vergnügt. Ihr dürft's wie wir. Wir hatten Glück im Unglück. Wer noch jammert, der wäre sehr alltäglich. Tod und Untergang sind ja alltäglich. Jede Seemannsfrau und jeder Kaufherr, jeder Reeder weiß das. Wir aber sind erwählt. Der Rettung Wunder ward unter Tausenden nur uns zuteil. Vergesst den kleinen Fehler unseres Glücks. Denkt an des Unglücks Freundlichkeit. Lass deine schönen Reden. Hörst du, Antonio, dem König schmeckt Gonzalos Trost wie kalter Brei? Aber für einen kalten Brei wäre unser Hunger im Augenblick bestimmt dankbarer als für Trost. Deshalb, Antonio, hat Gonzalo ja auch die Uhr seines Witzes aufgezogen und lässt sie schlagen. Man kennt das. Wenn ihr meinen Witz kennt, ihr Herrn, so beweist das nur, dass ich welchen habe. Hätte ich keinen, wäre vielleicht mancher von euch ertrunken. Schwerfällig, wie ihr seid. Hörst du, Antonio, gleich wird das Schlagwerk seines Geistes den König wieder anschnurren. Majestät, obgleich die Insel wüst und leer ist, unbewohnt und unzugänglich und voll von Schlangen und Menschenfressern, ist sie doch außerordentlich liebreich. Und liebreich ist doch eigentlich bei einer Dame, da eine Insel weiblich ist, eine angenehme Eigenschaft. Besonders, wenn die Dame einen so heißen und fauligen Atem hat wie die unsere. Bedenken Sie außerdem, mein Fürst, dass sie uns alles zum Leben Notwendige liefert? Ausgenommen Lebensmittel. Allerdings, die gibt's wenig oder gar nicht. Nur eins ist erstaunlich. Dass unsere Kleider, durchweicht wie sie waren, schon jetzt ihren Glanz und ihre Frische wiedergewonnen haben. In Gegenwart des Königs geziemt sich das. Übrigens, Antonio, ist das wirklich fast ein Wunder, findest du nicht? Wahrhaftig. Unsere Anzüge wirken so neu, wie wir sie damals zuerst anzogen. Ich meine, bei der Heirat der Tochter unseres Königs, Claribella, mit dem König von Tunis. Es war eine schöne Hochzeit und sie hat uns großen Segen gebracht. Das meine ich auch, namentlich auf der Rückreise. Ihr sagt das nicht für mich, ihr Herren, und doch, ich höre es, weil es meinem Herzen wehtut. Oh, hätte ich meine Tochter nie nach Tunis vermählt, soweit, dass ich sie nie mehr sehe. Nun reißt der Schiffbruch bei der Heimkehr auch noch den Sohn von meiner Seite und den Erben von Mailand und Neapel. Herr, ich sah ihn inmitten Gischt und Wogen kraftvoll rudern. Vielleicht ist er an Land? Ich glaube es. Nein, er ist tot. Mag es auch Nächstenliebe verraten, seinen Souverän zu trösten. Ich bin für nackte Wahrheit. Wir waren alle gegen die Heirat mit diesem Tunesier. Wenn sie einen Europäer genommen hätte, wären wir vom Schicksal nicht so gestraft. Unsere Reise zur tunesischen Hochzeit sollte ein Mädchen zur Frau machen. Und was ist herausgekommen? Wir haben zahllose Frauen von Neapel und Mailand zu Witwen gemacht. Mein König, da es uns in diese Öde verschlug, bekämpft zumindest die Öde, die in uns ist, die düsteren Gedanken. Nun gut, Gonzalo. Sprich, was tätest du, wenn du hier König wärst? Jedenfalls wird er sich nicht besaufen, schon weil es nicht einmal einen Tropfen Wasser gibt. Wenn ich hier König wäre, Herr, der Staat, er wäre genau das Gegenteil zu anderen. Ich würde keine Art des Handels dulden und keine Ämter. Selbst Gelehrsamkeit würde ich mit Misstrauen ansehen. Reichtum aber, Abhängigkeit und Armut gibt es nicht. Und auch kein Erbrecht. Grundbesitz und Pachtzins werden abgeschafft. Metall und Korn und Öl soll niemand mehr als andere haben. Niemand soll anderen dienen. Wie die Männer müßig, so werden alle Frauen keusch. Und keine Regierung und kein Herrscher wäre vonnöten. Wozu muss er dann König sein? Er wusste am Anfang seiner Rede noch nicht, dass er am Ende überflüssig werden könnte. Für jeden sorgt doch die Natur. Ist denn das Schauspiel, dass die Menschenkinder in würdeloser Hast sich um ihr Brot mühen und um Gewinn erfreulich? Und bedenkt, Herr, gäbe es das nicht, so gäbe es auch keinen Streit, keine Verräterei. Und Dolch und Schwert und Lanzen und Kanonen sind entbehrlich. Kein Mensch weiß mehr, wozu sie brauchen. Denn lebt nicht in uns die Unschuld der Natur? Wobei so viel Unschuld nicht vielleicht sogar die Einrichtung der Ehe abschaffen natürlich, kann. Was soll's denn, da es in seinem Reich ausschließlich Faulpelze und Huren gäbe. Die goldene Zeit anbräche für uns alle. Was ist mit dir, Gonzalo? Warum sinkst du auf einmal nieder? Schläfst du etwa ein? Ach, ich bin plötzlich müde. Löschten doch im Dunkel meiner Augenlider nicht nur die Welt, auch meine schmerzhaften Gedanken für eine Weile aus. Beliebt euch, Herr, versäumt die Einladung des Schlafes nicht. Der Himmelsstrich ist schwül. Auch euer Gefolge schläft schon ringsum und, sehe ich recht, so sind Sebastian und ich die einzig Wachen. Wir wollen euren Schlaf getreulich hüten. Seltsam. Es muss doch was bedeuten, wenn auf einmal alle außer uns entschlummern, Antonio. Ja. Und wie tief, Sebastian. Sie liegen wie vom Blitz getroffen. Wie tot. Wie tot? Und wir ganz wach? Da denkt man doch, woran, liebster Sebastian, denkt man wohl? Ich meinerseits sehe eine Krone schweben. Sie senkt sich auf dein Haupt. Ich glaube, du träumst. Lass uns ein wenig träumen. Dieser alte Gonzalo, der hier schläft, fast hätte er den König, deinen Bruder, überredet, der Prinz und Erbe, weil noch im Leben. Antonio, auch ich bin ohne Hoffnung für ihn. Jedoch aus diesem ohne Hoffnung blüht, edler Sebastian, für dich viel Hoffnung auf. Wenn Ferdinand ertrunken ist, wer ist dann Neapels nächster Erbe? Claribella. Die Königin von Tunis lebt am Ende der Welt. Wohin nicht eine Zeile von Neapel gelangt, eh nicht an eines Neugeborenen, an eines Säuglings Kinn ein Bart sprießt. Lieber Freund, war nicht der Weg von Tunis bis hierher Beweis genug, wie weit sie wohnt? Wie, worauf zielt das ab? Des Bruders Tochter ist Königin von Tunis und nun Erbin Neapels. Die Entfernung beider freilich ist nicht gering. So weit, dass jeder Fuß und jede Elle dieses Raums sich fragt, wie soll mich Claribella rückwärts messen von Tunis nach Neapel? Es lebt, so scheint mir, jemand, der das Königreich so gut regiert wie mancher, der hier schlummert. Hättest du doch meinen Sinn, Sebastian. Was könnte dieser Schlaf, den sie hier schlafen, für unsere Zukunft sein? Verstehst du mich? Mich dünkt. Und wie bedünkt dich? Willst du dich das Glück beim Schopf erfassen? Mir fällt ein, du stürztest deinen Bruder Prospero. Ja. Sieh nur, wie mir seine Kleider passen. Und das Gewissen? Moment. Wo sitzt denn das? Ja, wäre es ein Geschwür an meinem Fuß, ich müsste Socken tragen. Doch ich spüre weder am Fuß etwas, noch Gott im Herzen. Mein sanfter Stahl, 3 Zoll davon. Genügen und dein geliebter Bruder ist für immer, wenn du es wünschst, zu Bett gebracht. Den alten, dem Meister Klug, an seiner Seite solltest derweil du selbst in Ruhestand versetzen. Alle die anderen aber nehmen dann Vernunft an, wie die Katze Sahne schleckt. Ich glaube, Freund, dein Fall zeigt mir den Weg. Wie du zu Mailand, komm ich zu Neapel. Gebrauche deinen Dolch. Ein Stich macht dich für immer vom Tribut frei, den du schuldest, und schenkt dir meine königliche Freundschaft. Gut. Zieh. Ich heb die Hand. Wir tun's zugleich. Und nieder mit Gonzalo und dem König. Was ist? Wer hält mich fest? Steif ist mein Arm. Mein Herr sieht die Gefahr, die seinen Freunden durch ihren Schlummer droht. Er schickt mich aus, damit ich sie und seinen Plan errette. Gebt Acht! Erwacht! Verrat will schon zur Tat die Hand erheben. Seid auf der Hut. Zwar Schlaf ist gut, doch jetzt ist der Verrat. Verrat an eurem Leben. Mein Gott, was sehe ich? Helft dem König! Helft! Wie? Was ist das? Mit nackten Dolch und Degen? Warum ich stehe und blicke? Sprecht ihr beiden. Als wir hier standen, euren Schlaf behütend, brach plötzlich hohles Brüllen aus, als ob sich wilde Stiere oder Löwen nähern. Seid ihr nicht davon aufgewacht? Es traf mein Ohr entsetzlich. Nein, ich hörte nichts. Doch ja, ein Lärm, mit dem man Ungeheuer erschrecken könnte, Erdbeben erregen, wie das Gebrüll von ganzen Herdenlöwen. Hörtet ihr es, Gonzalo? Nein, auf Ehre. Ich hörte nur ein wunderbares Singen und Summen in der Luft, das mich erweckte. Doch als ich wach war, sah ich blanken Stahl. Es ist gewiss, wir sollten auf der Hut sein und diesen Platz verlassen. Wappnet euch. Ja, gehen wir. Ich möchte weitersuchen nach meinem Sohn. Behüt ihn Gott vor diesen wilden Bestien. Niemand ist vor ihnen sicher. Lasst uns aufstehen, Leute. Da gehen sie. Vornehm oder gemein, es sind alle gleich gut oder gleich böse. Und der Bruder des Königs von Neapel hat sich nicht einen Deut weniger machtgierig gezeigt als der Prosperos. Wäre Ariel nicht gewesen, so hätte Ferdinand nun mit Recht den Tod seines Vaters beklagt. Inzwischen irrten noch 2 andere, wunderliche Angehörige der Schiffsbesatzung auf der Insel umher und hielten sich für die einzigen Überlebenden, nämlich Trinculo des Königs Narr und Stefano des Königs Kellermeister. Sie sahen nicht gerade aus wie Leute, die nach Höherem streben. Kein Wunder, dass sie Kalibans Spießgesellen wurden. Das heißt, erst einmal erschraken sie einer über den anderen. Caliban als Erster. Ein jeder Giftqualm, den die Sonne aufsaugt, aus Sumpf und Moor, er fall auf Prospero und mach ihm Leib und Seele krank. Ich muss ihm fluchen, auch wenn seine Geister mich erschrecken und mich zwicken. Fluchen muss ich. Kommt doch, ihr Geister, werft mit Kot nach mir, hetzt mich wie Affen, die mich beißen wollen. Legt euch wie Igel mit gesträubten Stacheln in meinen Weg, dass, wenn ich barfuß gehe, ich an den Stacheln Füße mir und Waden zertrete und zerreiße. Mir ist's gleich. Mich schreckt ihr nicht. Selbst wenn ihr mich wie Nattern mit spitzigen, gespaltenen Zungen anzischt. Nein, nein, lieber nicht. Nein, nein, nein, tut mir bitte nichts. Da kommt schon so ein Geist, um mich zu plagen. Ich brachte noch kein Holz. Das wird der Grund sein. Platt werfe ich mich zu Boden. Ob er mich vielleicht nicht sieht? Ganz platt. Hier ist weder Busch noch Strauch, einen von dem Regen zu schützen. Schon brummelt ein neues Ungewitter am Himmel. Hier ist ein Wind. Und die alte Wolke da oben sieht auch wie ein Weinschlauch aus, aus dem das Gesöff platzt. Oh. Alle Wetter. Was ist das? Ein Mensch? Oder ein Fisch? Tot oder lebendig? Ein Fisch. Ja, riecht wie ein Fisch. Es ist ein ranziger und fischiger Geruch. So eine Art Lebertran. Aber nicht vom frischesten. Seltsames Biest. Beine wie ein Mensch. Flossen wie Arme. Mein Seel, das ist ja gar kein Fisch. Das ist eine Art Inselbewohner, den das Gewitter erschlagen hat. Ui. Jetzt ist es schon da. Aber immer noch besser zu Land als auf dem Wasser. Am besten ich krieche und das Fels da. Ich gehe nicht mehr zur Seejucht. Ich gehe nicht mehr zur Seejucht. Ich will im Trocknen sterben. Ne, wahrhaftig. Das ist eine lausige Melodie. Gut bei einer Beerdigung zu singen. Aber ich habe ja wenigstens eine Flasche. Trinken tröstet. Der Schiffsjunge, der Kapitän, der Konstabel und ich, wir halten's mit leichten Mädchen. Mit Gretchen und Lieschen und Hedewig. Hedewig. Doch keiner fragt mir nach Kätchen, denn sie keift zu sehr und begreift zu schwer. Und will keinen Seemann, Jochi, denn der riecht nach Pech unbezahlt zu schlecht. Drum steckt auch keiner einen bei ihr weg. Nein, lieber sticht er in Seejoche, in Seejoche, in Seejoche. Es ist noch eine lausige Rohrmelodie. Aber hier ist mein Trost. Der betäubt etwas. Donnerschlag. Auf was bin ich denn da getreten? Es atmet ja. Quäl mich nicht, bitte. Quäl mich nicht, großer Geist. Wieso Geist? Bist wohl nicht weit hergereist. Bist wohl hier zu Hause, schwarzer Mann. Oder bist du ein Krokodil? Oh, bitte. Oh, bitte, lieber Geist. Guter Geist. Donnerschlag. Wo hat das Krokodil Napolitanisch gelernt? Ich will ihm schnell was zur Stärkung geben. Vielleicht, dass man ihm dann Nasenring durch die Nase ziehen und es mit nach Napoli nehmen kann. Ist mindestens so gut wie Rindsleder. Vielleicht gibt's auch Milch und Käse. Es riecht nach Käse. Holz, Holz. Ich bring's ja gleich, Geist. Es redet irre, das arme Luder. Dagegen hilft nur Alkohol. Sperr's Maul auf, Vieh. Komm. Komm, keine Angst. Es beruhigt. Ja. Aber ich habe Angst, weil ich ein schlechtes Gefühl bei der Sache habe. Ich bin Wilder und habe Erfahrung mit Geistern. Ja, verstehe ich, Krokodil. Verstehe ich. Man weiß nie, wer Freund und Feind ist. Aber noch ein paar Mal kräftig schlucken und du bist zutraulich. Wirst sehen. Noch Schlag hast du, fauliges Zahnfleisch. Hier, nimm noch einen Schluck, das gibt einen besseren Geruch. Aber dann mach die Kinnbacken wieder zu, es gibt nichts mehr. Stefano! Donnerschlag. Bin ich aber erschrocken. Die Hälfte daneben geschüttet. Wer kennt denn hier meinen Namen? Stefano! Wenn du Stefano bist, dann rühr mich bitte an, denn ich bin Trinculo, dein bester Freund Trinculo. Bist du es aber nicht, dann lass mich weitergehen. Ich mag nicht, wenn Fremde mich anfassen. Zeig deine Beine, Mann. Sind sie dünn? Will ich glauben, dass du Trinculo bist? Wahrhaftig. Es sind Trinculos Beine. Ja, bist du denn nicht ertrunken, Stefano? Ich will hoffen, dass du nicht ertrunken bist, denn schwimmen kannst du ja wohl nicht, und viel Wasser verträgst du auch nicht. Ist das Ungewitter schon vorbei? Wie bist du denn davon gekommen, Freund Trinculo? Wie kamst du denn nach hier? Nein, schwöre erst bei dieser Flasche, dass auch dein Oberkörper Trinculo ist. Ich habe mich auf eine Kiste Sepp gerettet, die Matrosen über Bord geworfen haben. Man soll eben viel mehr über Bord werfen. Also jetzt red nicht so viel, gib her. Ich schwöre. Bitte lasst mich auch eure Flasche schwören. Ich will euer treuer Knecht sein, denn das ist kein irdisches Getränk. Seid ihr vom Himmel gefallen? Freilich. Aus dem Mond. Glaub mir, Krokodil. Ich war zuvor der Mann im Mond. Natürlich. Ich hab dich drin gesehen und bete dich an. Alle Achtung, Stefano. Das scheint ein sehr einfältiges Ungeheuer zu sein. Ja, ich zeig dir jeden fruchtbaren Fleck auf der Insel. Und ich will dir jederzeit den Fuß küssen. Aber bitte, sei mein Gott. Gut, hier ist die Flasche. Schwöre du auch. Ich lache mich noch zu Tode über das Mopsköpfchen-Biest. Es müsste ein Vergnügen sein, es durchzuprügeln. Hopp! Küss Fuß! Will dir die Quellen zeigen, Beeren pflücken, will fischen und dir Holz in Menge schaffen. Tod meinem Peiniger, den ich dienen musste. Jetzt trage ich keine Klötze mehr für ihn. Wenn das Ungeheuer bloß nicht besoffen wäre. Man weiß nie, was man bei solch einem Urvieh gewärtigen muss. Lass mich dir weisen, wo die Holzbirn wächst. Mit meinen langen Nägeln grab ich Trüffeln. Zeig dir des Hähers Nest. Ich lehre dich, die schnelle Meerkatz fangen. Bring dich zum Haselbusch und hol dir auch manchmal vom Felsen junge Möwen. Willst du mitgehen? Lieber ist mir, wenn du vorangehst, ohne noch viel zu schwatzen. Trinculo, da der König und unsere ganze Mannschaft ertrunken ist, so schlage ich vor, dass wir hier Besitz ergreifen. Hier, trag meine Flasche Wir wollen sie gleich wieder füllen. Bahn, Bahn, Caliban, Volk ist einem neuen Mann. Freiheit, Freiheit. Jetzt haben wir die Freiheit. Wer die Freiheit liebt, kommt mit. Los, Ungeheuer, zeig uns den Weg zur Küste. Prospero hatte Ferdinand gebannt und mit sich geführt, um ihn zu versuchen. Er verurteilte ihn dazu, das Feuerholz aufzuschichten, das Caliban das ganze Jahr über angeschleppt hatte. Und er verbot Miranda, mit ihm zu sprechen. Dabei wünschte er gar nicht, dass sie gehorchte. Sie sollte glauben, der Vater studiere in seiner Klause, während er aber die beiden belauschte und beobachtete. Sieht Miranda den Prinzen unter der ungewohnten Last stöhnen, wird sie Mitleid für ihn empfinden. Mitleid weckt Liebe, und wer das Mitleid eines lieblichen Mädchens spürt, muss doch die Last leicht finden und die Liebe süß. So der Plan des weisen Prospero. Nein, bitte nein. Plag dich doch nicht so sehr. Leg ab und ruh dich aus. Mein Vater steckt den Kopf in seine Bücher. Ruh dich aus. Bestimmt 3 Stunden sind wir vor ihm sicher. Nur wenn uns unsere Arbeit Mühe macht, macht sie uns Freude. Auch Unwürdiges lässt auf edle Weise sich vollbringen, Herrin. Ich tue es ja für dich. Gib mir das Schwert. Nein, niemals. Eher will ich mir das Rückgrat brechen. Auch ich tät gern etwas für dich. Die beiden sind einer in des anderen Netz gefangen. Wie siehst du müde aus? Ich bin es nicht. Nicht, wenn du bei mir bist. Nur eine Bitte. Ich möchte dich in mein Gebet einschließen. Sag mir, wie heißt du? Ich? Miranda. Oh, ich tat, was Vater mir verboten hat. Liebste Miranda. Nichts auf dieser Welt hat neben dir noch Glanz. So manches Mädchen sah ich am Hof, das mir gefiel. Doch keine, bei der die Schatten nicht sehr bald das Licht verdunkelten, das von ihr ausging. Du wärst ohnegleichen unter ihnen. Wirklich? Ich weiß nicht. Außer mir und zwar im Spiegel erinnere ich kein weibliches Geschöpf. Und auch an Männern sah ich außer dir nur Vater. Ob es Gesichter sonst noch gibt, ist mir ganz unbekannt. Doch eines weiß ich. Ich will sie gar nicht sehen. Ich will nur dich sehen und lieben. Oh, schon wieder denke ich nicht an Vaters Vorschrift, schweigsam zu sein. In jener Menschenwelt, Miranda, bin ich ein Prinz. Vielleicht zu meinem Schmerz schon König. Und Fronarbeit würde ich so wenig dulden, wie dass mir eine Fliege meine Lippen beschmutzt. Hier aber bin ich nur ein Knecht. Nicht deines Vaters, sondern meines Herzens und deiner. Darum freut mich diese Arbeit. Dann liebst du mich? Mein Gott. Wie bin ich töricht, zu weinen über das, was mich beglückt. Der Himmel segne, was in euren Herzen aufkeimte, liebe Kinder. Weine nicht. Ach, dass ich dir nicht geben darf, was ich dir geben möchte. Was bin ich denn wert, wenn ich mich nicht verschenke? Nein. Nein, ich will der törichten Vernunft nicht mehr gehorchen. In heiliger Unschuld spreche ich aus, ich werde entweder deine Frau, wenn du mich annimmst, oder für immer deine Dienstmagd sein. Das, wenn du mich verschmähst, kannst du nicht hindern. Geliebte, Angebetete, ich will für immer vor dir auf Knien liegen. Wie? Als Gatte? Ja. 1000 Mal und immer wieder ja. Zwar bin ich noch so glücklich nicht wie Sie. Sie sind berauscht. Ich muss mit klarem Kopf das Knäuel lösen. Doch ich freue mich. Jetzt aber schnell zurück zu meinen Büchern, damit sich noch vor Nacht das Schicksal wendet. Vor Nacht, Die Sonne berührte schon den Horizont. Die Stunde, in der die finsteren Geister sich ihrem Siege näher fühlen, nahte bereits. Der Abend sah die drei wüsten Kumpane bei ihrem Fass liegen. Sie zweifelten nicht, dass ihnen die Welt gehöre, wenigstens soweit sie sie von Küste zu Küste auf ihrer Insel übersehen konnten. Sie wollten gar nicht mehr übersehen. Wasser. Wenn das Fass leer ist, wird Wasser gesoffen, eher nicht. Wasser. Trink, Diener Ungeheuer. Nein. Wenn ich's befehle, hast du zu trinken, auch wenn deine kleinen Schweinsaugen noch mehr in deinem Kopf verschwinden. Wohin sollen seine Augen denn sonst verschwinden als in seinem Kopf? Das wäre ein ungeheures Ungeheuer, wenn es seine Augen am Schwanz hätte. Schweig, Trinkolos. Es fällt dem Ungeheuer auch schwer genug zu reden. Es hat seine Zunge in Sekt ersäuft. Sprich, Mondkalb, wenn du ein gutes Mondkalb bist. Ich bin bereit, dich zum Leutnant zu machen. Oder zum Fähnrich. Wie geht es, euer Gnaden? Lass mich deinen Schuh lecken, mein Fürst. Nun muss er Fähnrich werden. Hat er nicht eine Fahne, das Gott erbarm? Sieh, wie er mich zum Besten hat. Bitte beiß ihn tot, euer Gnaden. Ricolo, ich befehle dir, halt dein loses Maul. Das arme Ungeheuer ist mein Untertan und du hast dich ihm gegenüber anständig zu benehmen. Deinen Schuh, Herr, ja. Deinen Schuh. Erlauben euer Gnaden, dass ich euer Gnaden noch eine Bitte vortrage. Los. Ja. Knie nieder und sprich. Ich und Trinkolo, wir halten uns gegenseitig aufrecht. Ich habe euch schon erzählt, dass mein alter Tyrann, den ich nicht leiden kann, ein Zauberer ist. Er hat mich überlistet. Vorher hat die Insel mir gehört. Du lügst. Was war das? Du, Trinkolo, sei ja still und störe ihn nicht, wenn er spricht. Meine Ungeheuer. Die Insel, die er mir durch Zauberei gestohlen hat, die stehlen wir ihm wieder. Du wirst hier der unumschränkte Herrscher. Ein König? Ein König? Ein König? Ausgezeichneter Einfall. Wie machen wir das? Ich führe dich zu dem Zauberer, wenn er schläft. Dann schlägst du ihm, sagen wir mal, du schlägst ihm einen Nagel durch den Kopf. Du lügst, das kann er nicht. Trinkolo, du Lump. Ich bitte euer Gnaden, nehmt ihm die Flasche weg. Lasst ihn Salzwasser saufen und prügelt ihn nüchtern. Noch ein Wort, Trinkolo, meine Geduld ist zu Ende. Ja, aber was habe ich denn getan? Ja. Ich habe nichts getan. Wenn ihr mich nicht wollt, dann gehe ich beiseite. Halt, bleib hier! Hast du nicht gesagt, er lügt? Du lügst. Ich lüge? Da hast du was, du Lümmel. Da und da. Los, weiter in deiner Erzählung. Hör auf zu lachen. Ich bin zornig. Ja, mein Fürst. Ich liefere ihn dir im Schlaf, den Zauberer. Er schläft am Nachmittag. Erst nagelst du ihn fest und dann erwürgst du ihn, schlägst ihm mit einem Klotz den Schädel ein und nimmst ein Messer, schneidest ihm den Hals ab. Doch erst, verstehst du, seine Bücher nehmen, denn ohne sie ist er nur so ein Dummkopf wie ich zum Beispiel. Und kein Stückchen Geist, auch nicht ein Stückchen von einem Geist, gehorcht ihm mehr. Ein jeder hasst den Kerl genauso gut wie ich. Verbrenn ihm nur zuallererst die Bücher. Übrigens, er hat auch eine Tochter. Donnerschlag. Sie ist eine Schönheit. Donnerschlag. Noch nie sah ich ein Weibstück außer Sykorax, die meine Alte war. Doch von den anderen, die ich nicht sah, ist sie die Allerschönste. Sie passt ins Bett zu euer Gnaden. Donnerschlag. Bringe auf die Stelle um. Die Tochter und ich, wir wollen König sein und Königin. Und Trinkolo und du seid Vizekönig. Zufrieden, Trinkolo? Man, gib mir doch die Hand und sei nicht nachtragend. Lass dir es lieber eine Lehre sein, wenn du Vizekönig bist. Aber das Ungeheuer muss mir auch die Flosse geben. Meinetwegen. Und dann ziehen wir zu dem Zauberer. Und unterwegs sing ich das Lied, das ich von dir gelernt habe, Trinkolo. Wir singen alle mit. Dreistimmig. Los! Neckt sie und zwickt sie und schlägt sie und deckt sie. Die Gedanken sind frei. Donnerschlag. Was ist das? Es ist die Weise unseres Lieds. Ein Herr Niemand spielt sie mit, ohne uns zu fragen. Wenn du ein Mensch bist, so zeige dich. Bist du aber ein Teufel, so mach, was du willst. Sei nicht in Angst, euer Gnaden. Diese Insel ist schon seit meiner Mutterzeit voll Lärm. Manchmal auch voll Gesang und Geisterstimmen. Ich bin daran gewöhnt. Nun, dann wollen wir uns auch daran gewöhnen. Der Klang scheint sowieso abzuziehen. Also los, Caliban, geh voran und lass uns unser Geschäft verrichten. Komm, Trinkolo. Ja, ich komm schon. Ich gehe vorsichtshalber als Letzter. Die Art, wie er die drei Narren närrisch gemacht hat, war nur eine kleine List Ariels. Bald folgte eine größere, die seine Kraft noch mehr bewies, denn sie traf in Gewissen, die verhärtet waren. Und damit begann Prosperos Triumph. Der schiffbrüchige König lagerte mit seinen Begleitern hungrig und matt auf einer Anhöhe bei der Bucht, als plötzlich Geistermusik über ihren Häuptern erklang. Und als sie erstaunt nach oben blickten, sahen sie die Geister leibhaftig heranschweben. Mein Gott, Gonzalo, guter Alter, seht auch ihr die Engel, die mit ihren Schwingen die Lüfte so wie Geigen klingen machen? Gestalten schweben nieder und sie tragen in goldenen Schüsseln für uns Speisen auf. Der Himmel hat entdeckt, dass unser König und seine Männer hungern. Er schickt Nahrung. Ein Geisterpuppenspiel. Von heute an glaube ich, dass es Einhörner gibt und in Arabien des Phönix Thron ist, der als bunter Vogel über das Land regiert. Wenn wir das Wunder erzählen in Neapel, dass uns hier Engel mit sanften Fittichen bedienten, wer wird es glauben? Wahrhaft wunderbar. In Tönen voller Harmonie und in Gebärden vermögen sie beredt, sich zu verständigen. Hingegen Worte scheinen ihnen fremd. Nun sind sie plötzlich fort. Was tut's? Sie ließen die Mahlzeit uns zurück, nur zugegriffen. Mir nichts, Gonzalo. Herr, keine Furcht. Wer glaubte wohl in unserer Jugendzeit, es gäbe Bergbewohner, die am Halse wie Stiere Wammen haben oder Menschen mit hochgezogenen Schultern, deren Antlitz mitten aus ihrer Brust zu wachsen scheint. Heute sind die Reisebücher voll davon. Nun, wenn ihr meint zu Tisch, nur nicht viel gefragt. Sollte es die letzte Mahlzeit sein, was haben wir vom Leben noch zu hoffen? Mich freut Sebastian, dass er so gedrückt ist. Nicht wahr? Die Hoffnung wird nicht aufgegeben auf unseren Anschlag. trotz des Fehlstreichs nicht. Zur Nacht, Antonio. Den nächsten Vorteil nehmen wir wahr. Lasst uns erst einmal essen. Fort mit der Speise! Tragt sie fort, ihr Geister! Ihr Männer, lasst die Schwerter in der Scheide, denn ihr seid Sünder und gelähmt von Reue. Wir aber sind Vollstrecker eures Schicksals. Durch uns hat es dem Ozean befohlen, euch hier an Land zu speien, auf diese Insel, die menschenleer ist. Ihr seid nicht mehr wert, bei Menschen noch zu leben. Weg die Waffen! Der Stahl, daraus man Schwerter härtet, kann den Sturm, das Meer, die Elemente nicht zerschneiden. Und auch meine Worte nicht, denn sie zerschneiden und sie richten euch. Habt ihr nicht Prospero aus seinem Reich verstoßen, ihn und sein Kind dem Meere preisgegeben? Nun hat es dir den Sohn geraubt, Alonso. Und du musst auf dieser Wüsteninsel für eine kummervolle Ewigkeit allein sein. Um alles, was uns heilig ist, mein König, hier steht erstarrt wie Stein. Oh, es ist grässlich. Mir war, als dröhnten Erd und Meer und Himmel, als sängen die Orkane und der Donner in schauerlichen tiefen Orgeltönen das Echo meiner Schuld. Den Namen Prospero. Drum liegt mein Sohn im Schlamm gebettet tot. Ich will ihn suchen, wo kein Senkblei sucht, und bei ihm liegen. Wenn sie einzeln kommen, die bösen Geister, wag ich mich zu wehren. Doch ganze Heere... Komm, ich gehe mit dir. Die Schuld ist wie ein Gift, das langsam wirkt. Sie rasen alle drei. Ich suche sie, wer weiß, wohin ihr Wahnsinn sie sonst treibt. Da bist du, Ariel. Ich danke dir. Du hast von meiner Vorschrift nichts versäumt. Und mit dir haben meine untern Diener vortrefflich ihre Rolle durchgespielt. Ich weiß, es fiel euch schwer, denn Rachegeister wolltet ihr nicht sein. Viel lieber scherzt ihr. Jetzt sollt ihr Willkommeneres vollbringen. Folgt mir zu unserem jungen Prinzen Ferdinand. Hab ich dich allzu bitter büßen lassen, so ist der Lohn entsprechend groß. Ich gab dir das, wofür ich lebte. Was du littest, war nur die Prüfung deiner Liebe. Und du hast bestanden. Vor dem Angesicht des Himmels ist nun mein Geschenk dein eigen. Für immer, Ferdinand. Belächle nicht, dass mir's so wert ist. Eines Tages weißt du, wie sie das Lob verdient. Ich weiß es schon. So wirst du auch mein Zaudern nicht missdeuten. Nimm dir, was du erwarbst. Doch eines bitte ich, zerreiße nicht den jungfräulichen Gürtel, bevor nach alter Sitte euer Bündnis durch heilgen Spruch vollzogen werden kann. Sonst wird der Tau der Fruchtbarkeit sich nicht auf euer Lager senken. Dürre wird und Zwietracht euer Los. Drum wartet, bis die Hochzeitsfackel euch entzündet wird. So wahr ich mit der zärtlichsten Gesinnung auf unsere Liebe und auf Kinder hoffe, nie soll mich, selbst am stillen Sommerabend und in der Grotte Dämmer, die Versuchung, in die uns die Begierde stürzt, bezwingen. Standhaft will ich den Tag des Glücks erwarten. Dann aber soll die Morgenröte lahmen, weil ich die Nacht mit Ketten binden will, damit sie nicht entweicht. Welch schönes Wort. Geh zu ihr, rede mit ihr. Sie ist dein. Ich aber will euch jetzt ein Schauspiel rüsten, ein Aufgebot von Erd- und Himmelsgeistern zu dem Verlöbnis, wie es noch kein Brautpaar sah. He, Ariel, komm! Hier bin ich, mein Gebieter. Du sollst nun tun, was ich dir angekündigt. Schnell, hole unsere kleinen Geister her, damit sie unseren jungen Menschenkindern das Blendwerk meiner Künste offenbaren. Ich hab's versprochen. Man erwartet es. So rasch? Noch rascher als ein Augenblinzeln. Herr, ich gehorche. Sieh, da kommen sie. Und hier sind auch die beiden Hand in Hand. Nun spielt und tanzt den schönsten eurer Reigen. Denkst du an dein Gelübde, Ferdinand? Mir scheint, du hältst Miranda etwas fest in deinem Arm. Der stärkste Schwur zerflammt an unseres Blutes Hitze oft wie Stroh. Doch ist in ihrem Herzen so viel Keuschheit, dass es mit deren Eis die Flammen löscht. Ehe du kannst sagen, komm und geh, Atem holst und rufst, hehe, mach ich, wie ich geh und steh, dass hier jeder auf der Zeh sich mit Hokuspokus dreh. Ihr Nymphen aus den Bächen und Quellen, die ihr im Schilf euch wiegt und auf den Wellen, ihr Elfen, die ihr in der Dunkelheit der Wälder spielt, bei Sonnenlicht blind seid, ihr aus den Fuchslöchern und Felsenspalten mit lustigen Ziegenfüßen. Seltsam. Dein Vater scheint so trüb gestimmt. Was kann er haben? Ja, ich sehe es auch. Nur selten war er so umwölkt wie jetzt. Vergessen hätte ich fast den finsteren Plan des Tieres Caliban mit seinen Spießgesellen. Die Stunde naht. Ich spüre, dass sie kommen. Was gibt dir so zu denken, lieber Vater? Du bist bestürzt. Freu dich an unserem Glück. Das Fest ist aus. Die Tänzer und die Sänger sind aufgelöst in Luft. In dünne Luft. Wie dieser Scheinwelt heiterer Bau, so werden die wolkenhohen Türme, die Paläste, die Tempel, ja, sogar der Erdball selbst und was sich an ihm festhält, einst vergehen. Spurlos, wie unser Schauspiel hier verblasste, verschwinden sie. Wir sind aus solchem Stoff gemacht, wie Träume sind, und unser kurzes Leben liegt zwischen Schlaf und Schlaf. Verzeiht mir, Freund, ich bin vergrämt. Mein alter Kopf ist schwindlig. Doch lasst euch nicht durch meinen Griesgram stören. Geht nur hinein ins Haus und ruht euch aus. Ich will ein wenig wandern, um die Seele, die Aufgeregte, zu beschwichtigen. Oh, dass du Frieden fändest, lieber Vater. Mein Ariel, mein Freund. Es ist nun Zeit, uns gegen Caliban zu rüsten. Sag, wo sind die drei? Sie torkelten hierher, vom Weine rot und heiß mit finsterem Mut, und schlugen selbst den Wind, weil er sie anblies mit ihren Stöcken, prügelten die Erde, dran sich ihr Fuß stieß, und sie wälzten Pläne voll Mord und Tod. Da rührt ich meine Trommel. Du hättest sehen müssen, wie sie da gleich jungen Gäulen ihre Ohren spitzten und ihre Nasen in die Lüfte hoben, als röchen sie Musik und Blut. Wie Kälber folgten sie meinem Brüllen, selbst durch Disteln und Strauch und Dorn, bis sie im grünen Pfuhl, der hinter deiner Klause sumpfig dünstet, bis an die Hälse standen. Drin warten sie schimpfend nun und suchen nach dem Ufer. Die Meute! Schnell die Meute, Ariel! Ich bitte euch, planscht nicht so und redet sacht. Wir müssen seiner Klause nahe sein. Ungeheuer. Der Zauberer, von dem du erzählt hast, hat uns in Kot und Morast geführt. Und da sagst du, er sei harmlos. Harmlos ist er bestimmt. Wir dagegen sind jetzt harnvoll. Ich stinke wie 1000 Gallonen Pferdeharn. Meine Nase ist beleidigt. Meine auch. Aber durch dich, Ungeheuer, soll ich meinen königlichen Zorn gegen dich loslassen? Nein, bitte, euer Gnaden, bitte nicht. Erhaltet mir eure Gunst. Der Lohn, den ich euch bringe, wird euch mit dem Morast versöhnen. Seid nur leise. Es ist alles still. Verdammt, aber unsere Flaschen im Sumpf zu verlieren. Das ist nicht nur eine oberflächliche Schmach. Das ist ein tiefgründiger Verlust. Jawohl, es ist für mein Inneres bestimmt noch viel herzzerreißender, als dass wir nass sind und übel riechen. Und das nennt der Kerl, dieses Ungeheuer, harmlos. Ich will meine Flasche herausholen. Und wenn ich auch bis über den Scheitel in die Jauche muss. Ach, bitte, lieber König, sag ihm doch, er soll jetzt still sein. Denn hier ist der Eingang der Zaubererwohnung. Jetzt so gilt's. Nun geh und tu den großen Anschlag. Und dann ist die Insel dein. Und ich, dein Caliban, bin ewig dein getreuer Füßelecker. Du hast recht, Ungeheuer. Gib mir die Hand, dass ich hier herauskomme. Ich fange an, blutige Gedanken zu haben. Hier. Ja. Hier. Was ist das? Du, noch Schlag! Ja. Ja. Sasa, Waldmann, Sasa! Tiger, da läuft, da, Tiger! Pack an, Sultan! Fass, fass! Hetz, raff! Hört ihr, Herren, wie die Gauner schreien? Die Stunde, Ariel, gibt alle meine Feinde in meine Hand. Bald ist die Mühe vorbei. Auch du wirst bald die Luft der Freiheit atmen. Der Tag geht zur Neige und ein sanfteres Licht verklärt die Insel. Nicht nur die drei törichten Burschen, die der Rausch und die Begier nach Verbotenem stumpf gemacht hat, werden gehetzt. Auch den König und seinen Bruder und den Verräterherzog jagen die Hunde. Die Hunde ihres Gewissens. Die Gewitterschwüle ist gewichen, ein klarer und kühler Himmel zieht vom Meer herauf. Ariel spürt es. Es ist Abend, lieber Herr. Du hast gesagt, dass heute Abend alle Sorge endet. Ich wusste es, als ich den Sturm beschwor. Was macht der König jetzt und sein Gefolge? Sie sind gebannt, wie ihr es mir befahlt. Wie ihr sie dort verließet, Herr, gefangen im Lindenwäldchen, regungslos. Der König, sein Bruder, eurer, alle drei im Wahnsinn. Die anderen trauern um sie, übervoll von Gram und Schrecken. Vor allem er, den ihr den guten alten Herrn Gonzalo nanntet. Die Tränen rinnen ihm am Bart hinab wie Wintertropfen an vereister Traufe. Euer Zauber greift sie so gewaltig an, dass, wenn ihr jetzt sie sähet, euer Gemüt erweichte sich. Glaubst du das wirklich, Geist? Meins würde es, wär ich ein Mensch. Auch meines soll's. Hast du, der Luft nur ist, Gefühl und Regung für ihre Not? Und sollte nicht ich selbst, der ihresgleichen ist, mich milder rühren lassen? Obschon ihr Frevel tief ins Herz mir drang, so nehm ich gegen meine Wut Partei mit meinem edlern Sinn. Vergeben können ist mehr als Rache üben. Da sie reuig sind, erschöpft sich meines Anschlags einziger Zweck. Ich will den Zauber brechen, ihre Sinne erquicken und sie ganz sie selbst sein lassen. Ich gehe sie zu holen, lieber Herr. Ihr Geister von den Bächen, Seen, Hainen, Strandgeister ihr, die ihr die Wellen auffangt, wenn sie in eurem Schoß verebben, Zwerge und Kobolde, die ihr auf nächt'gen Wiesen die dunklen, sauren Ringe macht, auf denen Schafe nicht weiden wollen, doch die Pilze mit ihren kleinen Glockenhüten läuten, ihr alle, alle habt mir treu gedient. Mit eurer Hilfe konnt ich, wenn ihr auch als Einzelne schwach seid, schon am hellen Mittag die Sonne finster machen, konnte Sturm erregen und das stille grüne Meer aus einer runden Wölbung sprengen, konnte sogar den Donner wecken und im Feuer des Blitzkeils Eichen spalten, Vorgebirge in ihrem Fundament erschüttern, Grüfte aufreißen, dass die Toten daraus quollen. Aus eurer Hilfe kam mir meine Macht. Doch schwör ich all dem Zauber heute ab, in dieser Stunde noch. Einmal nur will ich, dass ihr noch zur Versöhnung aufspielt. Lasst Musik die armen Sinnverwirrten heilen. Dann will ich meinen Zauberstab zerbrechen und ihn begraben, klafter tief im Erdreich. Und tiefer als ein Senkblei je geforscht, will ich mein Zauberbuch ertränken. Musik, du Trösterin und Heilerin verirrter und verwirrter Seelen, ertöne. Musik. Die Schatten, die den Geist verdunkeln, weichen. Da steht ihr, die die Kraft der Töne rief. Da stehst du, ehrenwerter Mann Gonzalo. Da stehst du, Fürst, mitsamt den falschen Räten. Und doch nicht einer, der den Blick aufhebt und mich erkennt. Geh, Ariel, und hole mir meinen Herzogshut und meinen Degen. Ich will mich wieder zeigen, wie ich war in meinen großen Tagen. Rasch, mein Geist! Frei! Bald bin ich frei wie Bienen. Nur noch Blumen will ich dienen, ihrer Frucht und Honigfracht. Bald vergeht die Nacht, bald bin ich erwacht. Mit dem letzten Eulenschrein segel ich Schwalben hinterdrein. Ewig, ewig soll dann Sommer sein. Mein Liebling Ariel, ja, du wirst mir fehlen. Doch sollst du die Freiheit haben. Gib mir auch noch den Mantel. So, nun eile zum Schiff des Königs, wo im Laderaum die Mannschaft schläft. Hole auch sie hierher. Wie? Welch geheimnisvolle Anstalten geschehen nun wieder? Wohnen auf der Insel nur Rätsel und nur Qualen? Gott im Himmel, führ uns bald hinweg. Du trägst, Alonso, den Königsnamen. Lenke deinen Blick, den Königlichen, nun auf Mailands Herzog, der vor dir steht. Leibhaftig, ob du gleich ihn töten wolltest. Und dass du nicht wähnst, ich sei nur ein Gespenst, umarm ich dich und heiße dich und alle Wohlgesinnten willkommen. Zwar ich fühle deinen Atem, ich fühle Fleisch und Blut, doch ob du's bist, seit ich dich sehe, schwindet meine Angst ein wenig. Oh, wenn du's doch wirklich wärst, der wahre Prospero, und sähst meine Wandlung. Gonzalo, treuer Freund, du warst der Retter, der mitten in die Untat Wohltat pflanzte und mitten in Gehorsamkeit die Güte. Lass dich umarmen, Alter. Herr, ich möchte nicht schwören, dass ich dieses Lob verdiene. Sieh meinen Tränen an, ob es verdient ist. Ich werde dir es mit Wort und Taten lohnen. Doch dieses würd'ge Paar, den Königsbruder und meinen, müsst ich jetzt entlarven, müsste des Königs Augen öffnen, damit der, den sie vernichten wollten, sie vernichte. Jedoch ich will's nicht. Weiß er von dem Anschlag? Verflucht, der Teufel gab's ihm ein. Ich will nicht, will nicht. Du, den ich nicht mit Brudernamen nenne, weil's mir den Mund befleckt, auch dir erlass ich Rechtfertigung, sogar des schlimmsten Fehltritts. Und nur mein Herzogtum entreiß ich deinen Händen, weil sie es nicht halten dürfen. Höre, Prospero, wenn du es wirklich bist, wir alle haben, auch ich, Neapels König, schwere Schuld an dir zu büßen. Allerschwerste Buße bezahlt ich schon, da ich an diesem Strand, oh scharf verstachelter Erinnerung, den einzigen Sohn verlor. Herr, ich beklag es. Ach, selbst Geduld heilt solche Wunde niemals. Hast du's versucht? Trotz ähnlichem Verlust hoff ich es anders. Wie denn? Welch Verlust? Gleich groß, gleich neu. Derselbe Sturm, der dir den Erben nahm, nahm mir die einzige Tochter. O Himmel, was hast du verhängt? O, wären die beiden in Neapel, lebten dort als Königin und König, und ich selbst, Leg tiefer Meeresgrund im Schlamm begraben. Da du bußfertig bist, Alonso, will ich dir ein Wunder auftun, das dich freuen wird, so sehr, wie mich das Leben wieder freuen soll. Komm, Ariel, öffne die Felsenwand der Klause, dass wir unsere Kinder sehen. Schach und Gardin, geliebte Königin. Mein Prinz, jetzt spielst du falsch. Mit dir, mein Leben, das täte ich um die Welt nicht. Um die Welt? Um Reiche dieser Welt wär's ehrlich Spiel. Doch mich besiegen? Außer in der Liebe? Mein Gott, erwiese sich auch dies als Blendwerk, müsste ich zum zweiten Mal auf dieser Insel den Sohn verlieren. O Miranda, sieh, wir sind nicht mehr allein. Geliebter Vater! O wunderbares Bild! Wie viele herrliche Geschöpfe gibt es! Wie schön ist doch der Mensch! O aller Segen eines frohen Vaters schmiegt zärtlich sich um dich, mein lieber Sohn. Wer ist das Mädchen, die mit dir gespielt? Die Göttin, die uns trennte und uns nun wieder vereint? Zwar sterblich, doch auch Göttin, denn sie ist mächtig. Ich gehöre ihr, wie sie dem Prospero und bald auch dir. O Glück! Dann also musste Mailands Herrscher deshalb aus Mailand fort, dass sein Geschlecht nun auf Neapels Königsthron regiert. O, freut mit seltener Freude euch und grabt's in goldene Tafel ein. Auf einer Reise fand Claribella den Gemahl in Tunis und Ferdinand, ihr Bruder, fand ein Weib und Prospero, der Große, fand sogar Gerechtigkeit und fand sein Herzogtum. Wir alle aber, dies der größte Fund, fanden zu uns selbst zurück auf dieser Insel. Miranda, Ferdinand, gebt mir die Hände. Wer euch nicht Glück wünscht, wisse nicht, was Glück ist. O seht, Herr, seht, hier kommt das ganze Schiffsvolk. Auch der, dem ich zu Anfang prophezeite, wenn er einen Galgen fänd, wir würden nicht ersaufen. Nun leben alle. Sag, Kerl, was gibt's Neues? Das beste Neue ist, dass wir den König und die Gesellschaft wohl behalten sehen. Das nächste, unser Schiff, das vor 3 Stunden wir für gescheitert ansahen, ist so dicht, so fest und gut getakelt, wie zur Zeit der Abfahrt. Herr, dies war die letzte Weisung, die ich erfüllen sollte. Ja, mein flinker Geist. Dies ist die wunderbarste Insel, die ein König, nein, ein Mensch jemals betrat. Hier waltet mehr als blindes Ungefähr. Ist's wahr, mein Prospero? Herr, nun mein Lehnsherr wieder, mühe dich nicht, die Wunder, die du sahst, auf einmal zu ergründen. Langsam wirst du sie verstehen. Wenn wir Muße haben, was doch in kurzem wird geschehen, da unsere Kinder uns von der Herrschaft Last befreien wollen, will ich dir Stück für Stück Erklärung geben. So lang seid fröhlich und denk gut von allem. Komm, Ariel, komm! Erlöse Caliban jetzt noch vom Bann und seine Spießgesellen. Nun, mein König, es fehlen vom Gefolg euch noch ein paar spaßhafte Burschen. Gebt nur Acht. Ich habe es ja immer gesagt, Ungeheuer. Jeder soll sich mit seinen Mitmenschen befassen. Keiner soll an sich selber denken. Hätte ich mir Mühe gegeben, dich zu erziehen, statt mich von dir überreden zu lassen, dass ich hier König werden muss, so wäre alles halb so schlimm. Psst, Stefano, siehst du denn gar nicht die vielen Leute, die hier herumstehen und uns angaffen? Oh, oh, oh, mir ist das scheußlich peinlich. Oh, Mutter Sykorax, welche Unmenge von Geistern. Und in der Mitte mein Chef, den ich umbringen lassen wollte. Er hat die große Versammlung bestimmt bloßgeholt, damit wir alle miteinander das Fell gerben. Was sind denn das für Dinge, teurer Herzog? Kann man die kaufen? Sicherlich. Der eine ist ja ein Fisch und ohne Zweifel marktbar. Er stammt von einer Hexe, deren Macht so groß war, dass ihr selbst der Mond gehorchte und Flut und Ebbe hingen von ihr ab. Der Halbteufel, denn solch ein Bastard ist er, ist mein Gefolgsmann. Doch die anderen beiden... Ist das mein Stefano? Ein Kellermeister? Ein Trinkolo? Beide zum Torkeln voll? Wie kamt ihr nur an diese Brühe? Herr König, wir sind mächtig eingepökelt worden, seit wir euch zum letzten Mal gesehen haben. Ich fürchte, das geht nie wieder raus und ihr werdet uns nie wieder riechen können. Der Stefano ist schuld. Er wollte ja König sein. Schweig du und rühre nicht daran. Ich bin nicht Stefano, sondern ein Krampf. Dreifacher Esel, der ich war. Einen Säufer für Gott zu halten und ihn anzubeten. Trollt euch und reinigt euch. Doch dich, mein König, und deine Freunde bitte ich nun zu mir in meine Höhle. Ich will dort für Kurzweil sorgen bis morgen früh, bis wir an Bord gehen. In Mailand will ich dann die Erdenbahn beschließen, will mein Leben dort vollenden, wo ich's begann. Dort soll das Hochzeitsfest des jungen Paares auch begangen werden. Ariel? Was noch, mein Herr? Ein letzter Dienst und du bist frei. Bereite Wind und See zu guter Heimfahrt und dann leb wohl in deinen Elementen. Lieber Ariel, hier stehe ich und alle meine Kraft, die mehr als Menschenkraft war, warf ich hin. Schwachheit und Tod, Erbteil und Eigenschaft des Menschenlebens, nehmt mich, wie ich bin. Verlasst ihr mich, statt mich zurückzubringen aus der gespenstigen Insel Einsamkeit. Ich habe keine Macht mehr, euch zu zwingen. Mir bleibt nur noch Verzweiflung, wenn mein Leid nicht mit Gebeten, die zum Himmel dringen, von dort mir Gnade bringt, die mir verzeiht. Doch da ihr schließlich auch auf solche Gnade zählt, bedenkt jetzt, wie ihr selber gnädig seid und nehmt mich mit aus dieser Einsamkeit, aus meiner Zauberwelt, in eure Welt.